Köln. Die britische Billigfluggesellschaft EasyJet wird nach Berlin und Dortmund in diesem Sommer auch vom Flughafen Köln-Bonn aus starten. Geplant sind zunächst zwei Verbindungen zwischen Köln und Liverpool sowie zwischen Köln und London Gatwick. Nach Angaben eines Flughafensprechers stehen EasyJet weitere Optionen für die Zukunft offen, zum Beispiel die Erweiterung des Angebots auf Strecken nach Mittel- und Südeuropa. Der Flughafen Köln-Bonn gilt als der wichtigste Billigflughafen in Deutschland. Die Anzahl der Passagiere stieg allein im letzten Jahr um 40% auf 7,8 Millionen Flugreisende.